Abschnitt 10 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage Walter Hartwrights in Clemens Inn zu London. Teil 12. Die offene Lage des Kirchhofes hatte mich genötigt, die Wahl meines Beobachtungspostens mit Umsicht zu treffen. Der Haupteingang zur Kirche war auf der Seite des Begräbnisplatzes und die Tür durch eine mit einer Mauer umgebene Vorhalle verborgen. Nach kurzem Zögern, das aus einem natürlichen Widerwillen, mich zu verstecken, entsprang, wie unvermeidlich dies Verstecken auch bei dem Zwecke, den ich im Auge hatte, sein mochte, beschloss ich, in diese Vorhalle zu treten. In jeder der Seitenmauern war ein rundes Fenster. Durch das eine derselben konnte ich Mrs. Fairleys Grab sehen. Das andere ging nach dem Steinbruche hin, wo die Hütte des Totengräbers stand. Vor mir, dem Eingang der Vorhalle gegenüber, lag ein Stück kahlen Begräbnisbodens, ein Ende von der niedrigen Steinmauer und ein Streifen des einsamen braunen Hügels, über den die Sonnenuntergangswolken schwer vor dem starken Winde dahinstrichen. Kein lebendes Wesen war zu hören oder zu sehen, kein Vogel flog vorüber, kein Hund bellte in des Totengräbers Hütte. Die Pausen in dem dumpfen Tosen der Brandung füllte das trübe Rauschen der kleinen Bäume neben dem Grabe und das kalte, schwache Murmeln des Baches, wie er in seinem steinernen Bette dahinkroch. Ein düsterer Ort und eine düstere Stunde. Mein Geist wurde trauriger, als ich in meinem Verstecke in der Vorhalle der Kirche die langen Minuten des Abends zählte. Es war noch nicht im Halbdunkel, das Licht der untergehenden Sonne zögerte noch am Himmel und wenig über eine halbe Stunde war verflossen, nachdem ich meinen Posten eingenommen hatte, als ich Schritte und eine Stimme hörte. Die Schritte kamen von der entgegengesetzten Seite der Kirche und die Stimme war eine weibliche. »Sorge du dich nicht um den Brief, mein liebes Kind«, sagte die Stimme, »ich habe ihn sicher in die Hände des Burschen gegeben, und der Bursche nahm ihn, ohne ein Wort zu sagen. Er ging seiner Wege und ich der meinigen, und es folgte mir keine lebende Seele. Dafür stehe ich ein.« Diese Worte trieben meine Aufmerksamkeit auf einen Grad der Erwartung, welcher beinahe schmerzhaft war. Es trat eine Pause im Gespräch ein, aber die Schritte kamen immer näher. Einen Augenblick später gingen zwei Personen, beide Frauen, innerhalb meines Gesichtskreises an dem Fenster der Vorhalle vorbei. Sie gingen gerade auf das Grab und wandten mir daher den Rücken zu. Eine der beiden Frauen trug einen Hut und Schal, die andere einen langen Reisemantel von dunkelblauer Farbe, dessen Kappe sie über den Kopf gezogen hatte. Einige Zoll ihres Kleides waren unter dem Mantel sichtbar. Mein Herz schlug heftig, als ich die Farbe unterschied. Es war weiß. Als sie etwa auf halbem Wege zwischen der Kirche und dem Grabe angelangt waren, standen sie still und die Frau im Mantel drehte den Kopf zu ihrer Begleiterin hin. Aber ihr Profil, das ein Hut mir jetzt zu sehen erlaubt hätte, war durch die schwer vorstehende Kante ihrer Kappe verborgen. »Behalte mir ja den warmen Mantel um«, sagte dieselbe Stimme, welche ich schon vorher gehört hatte, die Stimme der Frau mit dem Schal. »Mrs. Todd hat recht, wenn sie sagt, dass du gestern zu auffallend aussahst, so ganz in Weiß. Ich will ein wenig umherspazieren, solange du hier bist, denn Kirchhöfe sind durchaus nicht mein Geschmack, wie sehr sie auch dir gefallen mögen. Mache nur das, was du zu tun hast, fertig, bis ich zurückkomme und lasse uns auf jeden Fall vor Einbruch der Nacht wieder zu Hause sein.« Mit diesen Worten wandte sie sich um und ging mit dem Gesicht mir zugewendet denselben Weg zurück. Es war das Gesicht einer ältlichen Frau, bräunlich, scharf und gesund, in dessen Ausdrucke nichts Unehrliches oder Verdächtiges lag. Dicht bei der Kirche stand sie still, um sich fester in ihren Schal zu hüllen. »Sonderbar«, sagte sie, »immer sonderbar in ihren Launen und Ideen, so lange wie ich mich ihrer erinnern kann. aber harmlos, so harmlos, arme Seele, wie ein kleines Kind. Sie seufzte, schaute ängstlich über den Begräbnisplatz hin, schüttelte den Kopf, als ob der düstere Anblick ihr keineswegs behage, und verschwand, indem sie um die Ecke der Kirche bog. Ich war einen Augenblick unschlüssig, ob ich ihr folgen und mit ihr sprechen solle oder nicht. Mein heftiges Verlangen, mich ihrer Begleiterin gegenüber zu sehen, bestimmte mich zu Letzterem. Ich konnte mich eines Zusammentreffens mit der Frau im Schal versichern, indem ich in der Nähe des Kirchhofes ihre Rückkehr erwartete, obgleich es mehr als zweifelhaft schien, ob sie mir die Aufklärung werde geben können, nach der ich forschte. Die Person, welche den Brief abgegeben hatte, war von unbedeutender Wichtigkeit. Die aber, welche ihn geschrieben, war der Mittelpunkt des Interesses und die Quelle der Aufklärung. Und diese Person stand meiner Überzeugung nach jetzt vor mir auf dem Kirchhofe. Während diese Gedanken mir durch den Kopf gingen, sah ich die Frau im Mantel dicht an das Grab herantreten und es eine Weile still betrachten. Sie blickte dann rund um sich und ein weißes Leinwandtuch unter ihrem Mantel hervorziehend, wandte sie sich dem Bache zu. Der kleine Strom rann unter einer Öffnung in der Mauer in den Kirchhof hinein, und nachdem er innerhalb desselben einen Bogen beschrieben, floss er unter einer ebensolchen wieder heraus. Sie tauchte das Tuch in das Wasser und kehrte zum Grabe zurück. Ich sah sie das weiße Kreuz küssen, dann vor der Inschrift niederknien und sich anschicken, das Monument mit dem weißen Tuche zu reinigen. Nachdem ich bei mir überlegt, wie ich mich ihr am besten zeigen könne, ohne sie zu erschrecken, beschloss ich, an der Stelle vor mir über die Mauer zu steigen, dann außen an derselben entlang zu gehen und über den Tritt nahe bei dem Grabe in den Kirchhof zu treten, damit sie mich kommen sehen möge. Sie war indes so sehr in ihre Beschäftigung vertieft, dass sie mich nicht eher kommen hörte, als ich bis über den Tritt gestiegen war. Dann blickte sie auf, sprang mit einem schwachen Ausrufe auf ihre Füße und stand mir mit Sprach- und regungslosem Schrecken gegenüber. »Erschrecken Sie nicht«, sagte ich, »Sie erinnern sich meiner doch gewiss.« Ich stand still, während ich sprach, dann trat ich langsam ein paar Schritte näher, dann wieder still und ging so nach und nach zu ihr heran, bis ich dicht neben ihr stand. Hätte ich noch irgendwie Zweifel gehegt, so musste derselbe jetzt weichen, da mir gegenüber an Mrs. Fairleys Grabe sah ich dasselbe Gesicht, das ich in jener Nacht auf der Landstraße zum ersten Mal erblickt hatte. »Sie erinnern sich meiner«, sagte ich. »Wir begegneten einander sehr spät, und ich half Ihnen, den Weg nach London zu finden. Sie haben doch das nicht vergessen?« Ihre Züge erheiterten sich, und sie tat einen tiefen Atemzug der Erleichterung. Ich sah das neue Leben des Erkennens sich langsam unter der totenähnlichen Ruhe regen, welche die Furcht auf ihr Gesicht gerufen hatte. »Versuchen Sie noch nicht, mit mir zu sprechen«, fuhr ich fort. »Lassen Sie sich Zeit, um sich zu erholen. Lassen Sie sich Zeit, um sich zu überzeugen, dass ich Ihr Freund bin.« »Sie sind sehr gütig gegen mich«, flüsterte sie, »ebenso gütig jetzt wie damals.« Sie schwieg, und auch ich vermochte nichts zu sagen. Ich ließ nicht nur ihr Zeit, sich zu fassen, sondern wünschte auch für mich Zeit zu gewinnen. Noch einmal waren jene Frau und ich einander in dem bleichen, milden Abendlichte begegnet, zwischen uns ein Grab, um uns her die Toten und rings auf allen Seiten die einsamen, finsteren Hügel. Die Stunde, der Ort, die Umstände, unter denen wir jetzt in der Abendstille jenes öden Tales einander gegenüberstanden, das lebenslange Interesse, das jetzt von dem Worte abhängen mochte, das zuerst gesprochen würde, der Gedanke, dass, so viel mir bewusst, Laura Fairleys ganze Zukunft wohl oder wehe entschieden werden sollte, und zwar dadurch, dass ich das Vertrauen des unglücklichen Wesens, das jetzt zitternd am Grabe ihrer Mutter stand, entweder gewönne oder verlöre, alles dies drohte die Festigkeit und Fassung zu erschüttern, von der jeder Zoll der Fortschritte abhing, die mir noch zu machen übrig blieben. Als ich dies fühlte, suchte ich mich zu sammeln. Ich tat mein Möglichstes, um von meinem kurzen Nachdenken den besten Nutzen zu ziehen. »Sind Sie jetzt beruhigt?« fragte ich sie, sobald ich glaubte, dass es Zeit sei, wieder zu sprechen. »Können Sie mit mir sprechen, ohne sich zu fürchten oder zu vergessen, dass ich Ihr Freund bin?« »Wie kamen Sie hierher?« fragte sie, ohne zu beachten, was ich gesagt hatte. »Erinnern Sie sich nicht, dass ich Ihnen, als wir uns das letzte Mal sahen, erzählte, ich würde nach Cumberland reisen? Ich bin also seit der Zeit in Cumberland gewesen. Ich habe die ganze Zeit in Limeridge House zugebracht.« »In Limeridge House?« Ihr blasses Gesicht erhellte sich, als sie die Worte wiederholte. Ihre unsteten Augen hefteten sich voll Interesse auf mich. »Ach, da müssen Sie sehr glücklich gewesen sein«, sagte sie, indem sie mich begierig ansah und ohne dass noch eine Spur ihres ehemaligen Misstrauens in ihrem Gesichte zu sehen war. Ich benutzte ihr neu erwecktes Vertrauen zu mir, um ihr Gesicht mit einer Aufmerksamkeit und Neugier zu prüfen, welche zu verraten ich vorsichtshalber mich bisher enthalten hatte. Ich sah sie an, während jenes andere liebliche Gesicht, das mich an dieses auf so bedeutungsvolle Weise jenen Abend im Mondschein auf der Terrasse erinnert hatte, meine Gedanken füllte. Ich hatte Anna Catherwicks Ähnlichkeit mit Miss Fairley gesehen und jetzt sah ich Miss Fairleys Ähnlichkeit mit Anna Catherwick. Sah sie umso deutlicher, weil die Unähnlichkeiten zwischen beiden sowohl als ihre Ähnlichkeiten vor mir waren. In dem allgemeinen Umrisse des Gesichtes und im Verhältnis der Züge, in der Farbe des Haares und der nervösen kleinen Unsicherheit der Lippen, in der Größe und Form der Gestalt und in der Haltung des Kopfes und Körpers erschien mir die Ähnlichkeit auffallender denn je zuvor. Doch da endete dieselbe und die Unähnlichkeit in Einzelheiten begann. Die zarte Schönheit von Miss Fairleys Hautfarbe, die durchsichtige Klarheit ihrer Augen, die weiche Reinheit ihrer Haut, die blühende Farbe auf ihren Lippen, alles dies fehlte auf dem abgemagerten, müden Gesichte, das jetzt dem meinigen zugewendet war. Obgleich ich mich dafür hasste, so drängte sich mir doch unwillkürlich, indem ich die Frau vor mir anblickte, der Gedanke auf, dass nichts als ein einziger trauriger Wechsel der Zukunft fehlte, um die Ähnlichkeiten vollkommen zu machen, die ich jetzt in ihren Einzelheiten unvollkommen fand. Falls jemals Kummer und Leiden ihren entweihenden Stempel auf Miss Fairleys Jugend und Schönheit drückten, dann und nur dann erst würden sie und Anna Catherwick, die Zwillingsschwestern zufälliger Ähnlichkeit, das leibhafte Abbild voneinander sein. Mir schauderte es bei dem Gedanken. Es war etwas Furchtbares in dem blinden, unüberlegten Misstrauen gegen die Zukunft, das das bloße Auftauchen desselben in meinem Geiste anzudeuten schien. Es war mir eine willkommene Unterbrechung, als das Gefühl von Anna Catherwicks Hand auf meiner Schulter mich zu mir selbst zurückrief. Die Berührung war ebenso heimlich und plötzlich wie jene, welche mich vom Kopfe bis zu den Füßen hatte erstarren lassen in der Nacht, wo wir zuerst einander begegneten. »Sie sehen mich an und Sie denken an etwas«, sagte sie mit ihrer seltsamen, atemlosen Schnelligkeit der Sprache. »Was ist es?« »Nichts Besonderes«, entgegnete ich. »Ich dachte nur daran, wie Sie hierher gekommen seien.« »Ich kam mit einer Freundin, die sehr gut gegen mich ist. Ich bin erst seit 2 Tagen hier.« »Und Sie fanden gestern den Weg hierher?« »Woher wissen Sie das?« »Ich erriet es bloß.« Sie wandte sich von mir und kniete wieder vor der Inschrift nieder. »Wohin sollte ich gehen, wenn nicht hierher?« sagte sie. »Sie, die mir mehr als eine Mutter war, ist die einzige Freundin, welche ich in Limeridge aufzusuchen habe.« »Oh, es tut meinem Herzen weh, einen Flecken auf ihrem Grabsteine zu sehen. Er sollte weiß wie Schnee gehalten werden, um ihretwillen. Ich gab gestern der Versuchung nach, es zu reinigen und musste heute wiederkommen, um es zu vollenden. Liegt darin irgendetwas Unrechtes? Ich hoffe nicht. Es kann doch nichts Unrechtes in dem sein, was ich aus Liebe zu Mrs. Fairley tue.« Die alte, dankbare Erinnerung an die Güte ihrer Wohltäterin war offenbar die vorherrschende Idee in dem Gemüte dieses armen Geschöpfes, diesem engen Gemüte, das, wie es mir nur zu deutlich war, seit jenem ersten Eindrucke aus ihrer glücklichen Jugendzeit keinen anderen bleibenden Eindruck mehr in sich aufgenommen hatte. Ich sah, dass, um ihr Vertrauen zu gewinnen, es das Beste sein würde, sie zu ermuntern, mit der bescheidenen Arbeit fortzufahren, um deren Willen sie auf den Begräbnisplatz gekommen war. Sie nahm dieselbe augenblicklich wieder auf, so wie ich ihr sagte, dass sie dies tun möge, und berührte den harten Marmor so leicht und zart, als ob er ein fühlendes Wesen gewesen wäre, wobei sie die Worte der Inschrift vor sich herflüsterte und wiederholte, wie wenn die geschwundenen Tage ihrer Kindheit ihr zurückgekehrt seien und sie zu Mrs. Fairleys Füßen wie ehemals ihre Aufgaben lernte. »Würde es Sie sehr wundern«, sagte ich, so vorsichtig wie möglich den Weg zu den Fragen anbahnend, die ich ihr vorlegen musste, »wenn ich Ihnen gestände, es sei ebenso zu meiner Freude als zu meiner Verwunderung, dass ich Sie hier wiedersehe? Ich fühlte mich ihretwegen sehr beunruhigt, nachdem Sie mich verlassen hatten.« Sie blickte schnell und argwöhnisch auf. »Beunruhigt«, wiederholte sie, »weshalb?« »Es trug sich etwas Sonderbares zu, nachdem wir jenen Abend voneinander geschieden waren. Es fuhren zwei Männer in einer Chaise an mir vorbei. Sie sahen mich nicht, aber sie hielten dicht neben mir stille und sprachen mit dem Konstabler auf der entgegengesetzten Seite der Straße. Sie hielt augenblicklich in ihrer Beschäftigung inne. Die Hand, in der sie das nasse Tuch hielt, mit dem sich die Inschrift gereinigt hatte, sank an ihrer Seite nieder. Mit der anderen Hand fasste sie das Kreuz am oberen Ende des Grabes. Ihr Gesicht wandte sich langsam zu mir hin und zeigte wieder den bestürzten Ausdruck starren Schreckens. Ich fuhr auf alle Gefahr hinfort, denn es war jetzt zu spät, es zurückzunehmen. Die beiden Männer sprachen mit dem Konstabler, sagte ich, und frugen ihn, ob er sie gesehen habe. Er hatte sie nicht gesehen, und dann sprach der eine von ihnen wieder und sagte, sie seien aus seiner Anstalt entflohen. Sie sprang auf, wie wenn meine letzten Worte die Verfolger auf ihre Spur gejagt hätten. »Warten Sie und hören Sie das Ende«, rief ich, »warten Sie, und Sie sollen erfahren, wie ich als Ihr Freund handelte. Ein Wort von mir hätte jenen Leuten verraten, wohin sie gegangen waren. Aber ich sprach dieses Wort nicht. Ich unterstützte Ihre Flucht, ich machte Sie gewiss und sicher. Bedenken Sie das, versuchen Sie das zu bedenken. Suchen Sie das, was ich Ihnen sage, zu verstehen.« Meine Art und Weise schien mehr Eindruck auf sie zu machen als meine Worte. Sie bemühte sich, die neue Idee zu erfassen. Sie nahm das nasse Tuch aus einer Hand in die andere, gerade wie sie es in jener Nacht, wo ich sie zum ersten Mal sah, mit der kleinen Tasche gemacht hatte. Die Bedeutung meiner Worte schien sich langsam durch die Verwirrung und Aufregung ihres Gemütes einen Weg zu bahnen. Ihre Züge erhellten sich langsam und ihre Augen gewannen in ihrem Ausdrucke das an Neugier, was sie an Furcht verloren. »Sie denken doch nicht, dass ich wieder nach der Anstalt zurückgebracht werden sollte, wie?« sagte sie. »Ganz gewiss nicht. Ich freue mich, dass Sie daraus entflohen sind und dass ich Ihnen dazu behilflich gewesen.« »Ja, ja, Sie halfen mir in der Tat. Sie halfen mir da, wo mir's schwer wurde«, fuhr sie etwas zerstreut fort. »Das Entfliehen war leicht, oder es wäre mir nicht gelungen. Sie beargwöhnten mich nie, wie Sie die anderen beargwöhnten. Ich war so ruhig, so gehorsam und so leicht erschrocken. Das Schwere dabei war, London zu finden, und darin halfen Sie mir. Habe ich Ihnen damals gedankt? Ich danke Ihnen jetzt recht, recht sehr.« »War die Anstalt sehr weit von der Stelle, wo Sie mich fanden?« »Nun, beweisen Sie mir, dass Sie einen Freund in mir sehen, und sagen Sie mir, wo die Anstalt war.« Sie nannte den Ort, eine Privatirrenanstalt, wie ich aus ihrer Angabe entnahm. Eine Privatirrenanstalt nicht weit von der Stelle, wo ich sie zuerst gesehen hatte, und dann wiederholte sie mit offenbarer Unruhe über den etwaigen Gebrauch, den ich von ihrer Antwort machen werde, ihre frühere Frage. »Sie denken doch nicht, dass ich nach der Anstalt zurückgebracht werden sollte, wie?« »Ich wiederhole es. Ich freue mich, dass Sie entkamen und dass es Ihnen wohl ging, nachdem Sie mich verlassen hatten,« entgegnete ich. »Sie sagten, dass Sie eine Freundin in London hätten, zu der Sie gehen würden. Fanden Sie diese Freundin?« »Ja, es war sehr spät, aber es war ein Mädchen im Hause, die noch spät mit Handarbeit beschäftigt war, und sie half mir, Mrs. Clemens zu wecken.« »Mrs. Clemens ist meine Freundin, eine liebe, gütige Frau, aber nicht wie Mrs. Fairley. Ach nein, niemand gleicht Mrs. Fairley.« »Ist Mrs. Clemens eine alte Freundin von Ihnen? Haben Sie sie lange gekannt?« »Ja, sie war früher unsere Nachbarin zu Hause in Hampshire. Sie hatte mich lieb und sah nach mir, als ich ein kleines Mädchen war. Vor langen Jahren, als sie von da fortzog, schrieb sie in mein Gebetbuch ein, wo sie in London wohnen werde, und sagte, »Wenn dir es jemals schlecht geht, Anna, dann komme zu mir. Ich habe keinen Mann, der mir es untersagen könnte, noch Kinder, für die ich zu sorgen hätte, und ich will für dich sorgen.« Waren das nicht gütige Worte? Ich habe sie wohl behalten, weil sie so gütig waren. Außer Ihnen habe ich freilich nur wenig, sehr, sehr wenig behalten. Hatten Sie keinen Vater, keine Mutter, die für Sie sorgen konnte? Mein Vater? Hab ihn nie gesehen. Ich habe meine Mutter nie von ihm sprechen hören. Vater? Ach Gott, er wird wohl tot sein. Und Ihre Mutter? Wir passen nicht gut zusammen. Wir verursachen einander nur Sorge und Furcht. »Verursachen einander nur Sorge und Furcht.« Bei diesen Worten kam mir zum ersten Mal der Verdacht, dass es vielleicht ihre Mutter war, welche sie unter Aufsicht gestellt hatte. »Fragen Sie mich nicht nach meiner Mutter,« fuhr sie fort, »ich spreche lieber von Mrs. Clemens. Mrs. Clemens denkt wie Sie. Sie findet nicht, dass ich nach der Anstalt zurückgebracht werden sollte, und sie freut sich ebenso wie Sie, dass es mir gelang, daraus zu entfliehen.« Sie weinte über mein Unglück und sagte, es müsse vor allen Leuten geheim gehalten werden. Ihr Unglück? In welchem Sinne gebrauchte sie dieses Wort? In einem Sinne, der ihren Beweggrund, aus dem sie den anonymen Brief schrieb, hätte erklären können? In dem Sinne, welcher auf den zu häufigen, zu gewöhnlichen Beweggrund hindeutete, aus welchem manche Frau der Heirat des Mannes, der ihren Untergang verschuldet, anonymerweise Hindernisse in den Weg gelegt hat? Ich beschloss, den Versuch zu machen, diesen Zweifel zu lösen, ehe wir von etwas anderem sprechen. »Was für ein Unglück«, frug ich. »Das Unglück meiner Einsperrung«, entgegnete sie, allem Anscheine nach erstaunt über meine Frage. »Welch anderes Unglück könnte es sonst noch für mich geben?« Ich beschloss, so zart und schonend wie möglich fortzufahren. Es war von der größten Wichtigkeit, dass jeder Schritt, den ich jetzt in meiner Nachforschung vorwärts tat, mit Sicherheit ausgeführt wurde. »Es gibt noch ein anderes Unglück«, sagte ich, »das einem Weibe widerfahren und ihm lebenslänglichen Kummer und lebenslängliche Schande bereiten kann.« »Welches ist das?« frug sie begierig. »Das Unglück, zu unschuldsvoll an die eigene Tugend und die Redlichkeit und Treue des Mannes zu glauben, den man liebt«, erwiderte ich. Sie sah mit dem ungekünstelten Ausdrucke des Nichtbegriffenhabens eines Kindes zu mir auf. In ihrem Gesichte zeigte sich nicht die kleinste Spur von Verwirrung oder Erröten oder auch nur des geheimsten Bewusstseins der Schande. Dieses Gesicht, das jede andere Bewegung so deutlich verriet. Kein gesprochenes Wort hätte mich so wie ihr Blick und Benehmen überzeugen können, dass der Beweggrund, den ich ihrem Schreiben und Absenden des anonymen Briefes an Miss Fairley unterlegte, so unzweifelhaft der verkehrte sei. Dieser Zweifel war wenigstens jetzt beseitigt, aber dieser Umstand selbst brachte uns neue Ungewissheit. Der Brief bezeichnete, wie ich nach entschiedenen Indizien wusste, Sir Percival Glyde, obgleich er ihn nicht nannte. Sie musste einen starken Beweggrund haben, welcher aus einer tiefen Verletzung entsprang, um ihn heimlich und in solchen Ausdrücken, wie sie gebraucht hatte, bei Miss Fairley anzuklagen, und dieser Beweggrund lag offenbar nicht in dem Verluste ihrer Unschuld und ihres Friedens. Welches Unrecht er ihr auch zugefügt haben mochte, es war nicht dieser Art. Worin konnte es nur bestehen? »Ich verstehe Sie nicht«, sagte sie, nachdem sie offenbar lange, aber vergebens versucht hatte, die Bedeutung meiner letzten Worte zu fassen. »Es tut nichts«, entgegnete ich, »lassen Sie uns mit dem fortfahren, wovon wir sprachen. Sagen Sie mir, wie lange Sie bei Mrs. Clemens in London blieben und wie es zuging, dass Sie hierher kamen.« »Wie lange?« wiederholte sie. »Ich blieb bei Mrs. Clemens, bis wir beide vor 2 Tagen hierher kamen.« »Dann wohnen Sie hier im Dorfe?« fragte ich. »Es ist eigen, dass ich noch nicht von Ihnen gehört habe, obgleich Sie erst 2 Tage hier sind.« »Nein, nein, nicht im Dorfe, 3 Meilen von hier auf einem Gehöfte. Kennen Sie das Gehöfte? Es wird Todd's Ecke genannt.« Ich erinnerte mich des Ortes vollkommen. Wir waren auf unseren Spazierfahrten oft daran vorbeigekommen. Es war eins der ältesten Gehöfte der Gegend und lag landeinwärts an einer einsamen, geschützten Stelle am Fuße 2 Hügel. »Die Leute zu Todd's Ecke sind Verwandte von Mrs. Clemens«, fuhr sie fort, »und hatten sie oft gebeten, sie zu besuchen. Sie sagte, sie wolle zu ihnen reisen und mich mitnehmen, damit ich Ruhe und frische Landluft genießen könne. War das nicht sehr freundlich von ihr? Ich wäre überall hingegangen, um nur in Ruhe und Sicherheit und Verborgenheit zu sein. Aber als ich hörte, dass Todd's Ecke nahe bei Limeridge sei, oh, da war ich so glücklich, dass ich gern den ganzen Weg barfuß zurückgelegt hätte, um das Dorf und die Schule und Limeridge House wiederzusehen. Die Leute zu Todd's Ecke sind sehr freundlich. Ich hoffe, ich werde eine lange Zeit bei ihnen bleiben können. Nur eins gefällt mir nicht an ihnen und gefällt mir nicht an Mrs. Clemens.« »Was ist das?« »Sie quälen mich, weil ich mich immer ganz weiß kleide. Sie sagen, es sieht so auffallend aus. Was wissen Sie davon?« »Mrs. Fairley verstand das am besten. Mrs. Fairley hätte mich niemals diesen garstigen blauen Mantel tragen lassen. Ach, sie hatte Weiß so gern, als sie noch lebte, und hier ist ein weißer Stein an ihrem Grabe, und aus Liebe zu ihr mache ich ihn noch weißer.« Sie selbst trug sehr oft Weiß und kleidete ihre kleine Tochter immer in Weiß. Ist Miss Fairley wohl und glücklich? Trägt sie noch Weiß wie damals, als sie ein kleines Mädchen war?« Ihre Stimme wurde leiser, als sie diese Fragen über Miss Fairley tat, und sie wandte ihren Kopf mehr und mehr von mir ab. Es war mir, als entdeckte ich in der Veränderung ihres Wesens ein unruhiges Bewusstsein der Gefahr, welcher sie sich ausgesetzt, indem sie den anonymen Brief absandte, und ich beschloss sogleich, meine Antwort so einzurichten, dass sie es mir in ihrer Überraschung bekannte. »Miss Fairley war heute Morgen nicht sehr wohl oder verstimmt«, sagte ich. Sie murmelte ein paar Worte vor sich hin, doch war sie so verwirrt und so leise gesprochen, dass ich den Sinn nicht einmal erraten konnte. »Fragen Sie mich, warum Miss Fairley heute Morgen weder wohl noch glücklich war?« fuhr ich fort. »Nein«, sagte sie schnell und aufgeregt, »oh nein, ich frug das nicht.« »Ich will es Ihnen sagen, ohne dass Sie mich fragen«, fuhr ich fort, »Miss Fairley hat Ihren Brief erhalten.« Sie hatte seit einiger Zeit auf ihren Knien gelegen, indem sie sorgfältig die letzten Flecke von der Inschrift abwischte, während wir zusammen sprachen. Die ersten Worte meiner letzten Rede ließen sie mit ihrer Beschäftigung innehalten und langsam, ohne sich von ihren Knien zu erheben, ihr Gesicht mir zuwenden. Die letzten aber ließen sie förmlich erstarren. Das Tuch entfiel ihren Händen, ihre Lippen öffneten sich und die wenige Farbe, die in ihrem Gesichte noch übrig war, schwand gänzlich aus demselben. »Woher wissen Sie das?« sagte sie mit schwacher Stimme. »Wer hat Ihnen denselben gezeigt?« Das Blut stieg in ihre Wangen schnell und gewaltig, indem es sie wie ein Blitz durchfuhr, dass ihre eigenen Worte sie verraten hatten. Sie schlug in Verzweiflung die Hände zusammen. »Ich habe ihn nicht geschrieben«, hauchte sie mühsam und erschrocken. »Ich weiß nichts davon.« »Doch«, sagte ich, »Sie haben ihn geschrieben und wissen wohl davon. Es war Unrecht von Ihnen, einen solchen Brief zu schreiben und Miss Fairley zu erschrecken. Falls Sie irgendetwas zu sagen hatten, das recht und notwendig für Sie war zu wissen, so hätten Sie selbst nach Limeridge House gehen und es der jungen Dame mit Ihren eigenen Lippen sagen sollen.« Sie beugte sich über den flachen Grabstein hin, bis ich ihr Gesicht nicht mehr sehen konnte, und entgegnete nichts. »Miss Fairley wird ebenso gütig und freundlich gegen Sie sein, wie Ihre Mutter es war, falls Sie es gut meinen«, fuhr ich fort. »Miss Fairley wird Ihr Geheimnis bewahren und Sie nicht zu Schaden kommen lassen. Wollen Sie sie morgen auf dem Gehöfte sehen oder wollen Sie im Garten zu Limeridge House mit ihr zusammenkommen?« »Oh, wenn ich doch sterben und bei Ihnen ruhen könnte«, murmelten ihre Lippen dicht über dem Grabstein in Tönen leidenschaftlicher Zärtlichkeit zu der Toten da unten. »Sie wissen, wie sehr ich Ihr Kind liebte, um Ihretwillen. Oh, Mrs. Fairley, Mrs. Fairley, sagen Sie mir, wie ich Sie retten kann. Sagen Sie noch einmal mein Liebling und meine Mutter und sagen Sie mir, was ich tun soll.« Ich hörte, wie ihre Lippen den Stein küssten und sah sie leidenschaftlich ihre Hände darauf legen. Der Ton und der Anblick bewegten mich tief. Ich beugte mich herab zu ihr, fasste ihre armen, hilflosen Hände sanft mit den meinigen und versuchte, sie zu beruhigen. Es war nutzlos. Sie entzog mir schnell ihre Hände und drückte ihr Gesicht noch immer auf den Stein. Da ich jedoch die dringende Notwendigkeit sah, sie auf jeden Fall und wie ich nur konnte zu besänftigen, so benutzte ich den einzigen Wunsch, welchen sie in Bezug auf mich und meine Meinung von ihr fühlte, den Wunsch nämlich, dass ich sie für geeignet anerkenne, Herrin über ihre eigenen Handlungen zu bleiben, sie für zurechnungsfähig halte. »Kommen Sie«, sagte ich sanft, »suchen Sie sich zu fassen, sonst werden Sie mich nötigen, meine Meinung über Sie zu ändern. Lassen Sie mich nicht denken, dass diejenige Person, welche Sie unter Aufsicht in die Anstalt schickte, eine Entschuldigung dafür«, die nächsten Worte erstarrten auf meinen Lippen. So wie ich die Anspielung auf die Person wagte, welche sie in die Irrenanstalt gebracht hatte, sprang sie von ihrer knienden Lage empor. Es brachte eine ganz außerordentliche und auffallende Veränderung in ihr hervor. Ihr Gesicht, das sonst durch seinen gefühlvollen, sanften, unsicheren Ausdruck so rührend anzuschauen war, wurde plötzlich finster durch einen Ausdruck fast wahnsinnigen Hasses und unbeschreiblicher Furcht, welcher jedem ihrer Züge eine wilde, unnatürliche Kraft verlieh. Ihre Augen leuchteten in dem matten Abendlicht wie die eines wilden Tieres. Sie riss das Tuch, das ihren Händen entfallen war, mit einer Heftigkeit vom Boden auf, als ob es ein lebendes Wesen sei, das sie töten müsse, und drückte es dann mit so krampfhafter Gewalt in beiden Händen, dass die wenigen Tropfen von Feuchtigkeit, welche es noch enthielt, auf den Stein fielen. »Sprechen Sie von etwas anderem«, sagte sie durch ihre Zähne hindurchflüsternd. »Es bringt mich außer Fassung, wenn Sie davon sprechen.« Jede Spur der sanften Gefühle, welche noch vor einer Minute ihr Herz erfüllt hatten, schien jetzt aus demselben verwischt zu sein. Es war klar, dass der Eindruck, den Mrs. Fairleys Güte in ihrem Gemüte zurückgelassen, nicht, wie ich vermutet hatte, der einzige starke Eindruck in ihrem Gedächtnisse war. Neben der dankbaren Erinnerung an ihre Schulzeit in Limeridge lebte noch die rachsüchtige Erinnerung an das Unrecht, das man ihr durch ihre Einsperrung in der Irrenanstalt zugefügt hatte. Wer hatte ihr dieses Unrecht angetan? Konnte wirklich ihre Mutter dies getan haben? Es war hart, die Nachforschung bis zu diesem Punkte aufgeben zu müssen, aber ich zwang mich, davon abzulassen. So wie ich sie jetzt vor mir sah, wäre es grausam von mir gewesen, wenn ich an irgendetwas anderes hätte denken können, als an die durch die Menschlichkeit gebotene Notwendigkeit, sie zu beruhigen. »Ich will von nichts sprechen, das sie betrübt«, sagte ich begütigend. »Sie verlangen etwas von mir«, sagte sie scharf und argwöhnisch. »Sehen Sie mich nicht so an! Sprechen Sie, sagen Sie mir, was Sie von mir verlangen.« »Ich verlange nichts, als dass Sie sich beruhigen und, wenn Sie ganz gefasst sind, an das denken, was ich Ihnen gesagt habe.« »Gesagt?« Sie hielt inne, drehte das Tuch in den Händen hin und her und flüsterte vor sich hin. »Was hat er gesagt?« Sie wandte sich zu mir und schüttelte ungeduldig den Kopf. »Warum helfen Sie mir nicht?« sagte sie mit zorniger Hast. »Ja, ja«, sagte ich, »ich will Ihnen helfen und Sie werden sich bald daran erinnern. Ich bat Sie, Miss Fairley morgen zu sehen und ihr die Wahrheit über den Brief zu sagen.« »Ach ja, Miss Fairley, Fairley, Fairley«, sagte sie, »das bloße Aussprechen des geliebten, wohlbekannten Namens schien sie zu beruhigen. Ihr Gesicht erhellte sich und wurde wieder das alte.« »Sie brauchen sich durchaus nicht vor Miss Fairley zu fürchten«, fuhr ich fort, »oder dass Sie irgendwie durch den Brief zu Schaden kommen könnten. Sie weiß bereits so viel, dass es Ihnen nicht schwer werden wird, ihr alles zu sagen. Es kann keine Notwendigkeit für Verheimlichung vorhanden sein, wo wenig mehr zu verheimlichen übrig bleibt. Sie erwähnen keinen Namen in dem Briefe, aber Miss Fairley weiß, dass Sie Sir Percival Glyde, so wie ich den Namen aussprach, sprang sie auf und stieß einen Schrei aus, der weit über den Kirchhof dahinhallte und mein Herz vor Entsetzen erzittern ließ. Der finstere, entstellte Ausdruck, der erst soeben aus ihrem Gesichte gewichen, kehrte doppelt und dreifach verstärkt auf dasselbe zurück. Der Schrei bei dem Namen sowie der wiederholte Blick des Hasses und der Furcht, welcher ihm augenblicklich folgte, sagten alles. Es blieb mir auch nicht ein letzter Zweifel. Ihre Mutter war unschuldig an ihrer Einkerkerung in der Irrenanstalt. Ein Mann hatte sie dort eingesperrt, und dieser Mann war Sir Percival Glyde. Der Schrei war noch zu anderen Ohren außer den meinigen gedrungen. In der einen Richtung hörte ich die Tür des Totengräbers öffnen, in der anderen die Stimme ihrer Begleiterin, der Frau im Schal, der Frau, von welcher sie als Mrs. Clemens gesprochen hatte. Ich komme«, rief die Stimme von der anderen Seite des kleinen Gebüsches her. Einen Augenblick später eilte Mrs. Clemens herbei. »Wer sind Sie?« rief sie, mit Entschlossenheit mich ansehend, indem sie den Fuß auf den Tritt setzte. »Wie können Sie sich unterstehen, ein armes Frauenzimmer so zu erschrecken?« Sie stand bereits neben Anna und hatte diese mit einem Arme umschlungen, ehe ich ihr noch antworten konnte. »Was gibt's, mein Kind?« sagte sie. »Was hat er dir getan?« »Nichts«, antwortete das arme Geschöpf, »nichts, ich habe mich nur erschrocken.« Mrs. Clemens wandte sich mit einer furchtlosen Entrüstung zu mir, welche mir Achtung für sie einflößte. »Ich würde mich sehr schämen«, sagte ich, »wenn ich diesen entrüsteten Blick verdiente, aber ich verdiene ihn mitnichten. Ich habe sie unglücklicherweise erschreckt, ohne es zu beabsichtigen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mich gesehen hat. Fragen Sie sie selbst, und sie wird Ihnen sagen, dass ich nicht imstande bin, ihr oder sonst einem Frauenzimmer ein Leides zu tun.« Ich sprach sehr deutlich, damit Anna Catherick mich hören und verstehen möge, und ich sah, dass die Worte und deren Bedeutung zu ihr gedrungen waren. »Ja, ja«, sagte sie, »er war einmal gut gegen mich, er half mir.« Das Übrige flüsterte sie ihrer Freundin ins Ohr. »Höchst seltsam«, sagte Mrs. Clemens mit bestürztem Gesicht. »Doch das ändert die Sache sehr. Es tut mir leid, dass ich so rau zu Ihnen sprach, Sir. Aber Sie müssen einräumen, dass der Schein gegen Sie war. Die Schuld liegt übrigens mehr an mir als an Ihnen, indem ich Ihrer Laune nachgab und Sie an einem solchen Orte allein ließ. Komm, liebes Kind, komm jetzt nach Hause.« Es schien mir, als ob die gute Frau etwas ängstlich aussähe bei dem Gedanken an ihren Rückweg, und ich erbot mich daher, sie zu begleiten, bis sie das Haus sehen könnten. Aber Mrs. Clement dankte mir höflich und schlug meine Begleitung aus. Sie sagte, sie würden sicher einigen von den Arbeitern auf dem Gehöfte begegnen, sobald sie auf die Heide hinauskämen. »Versuchen Sie, mir zu vergeben«, sagte ich, als Anna Catherick den Arm ihrer Freundin nahm, um fortzugehen. so unschuldig ich auch an der Absicht gewesen, sie zu erschrecken oder zu ängstigen, so machte mein Herz mir doch Vorwürfe, als ich auf ihr bleiches, erschrockenes Gesicht blickte. »Ich will es versuchen«, sagte sie, »aber Sie wissen so viel, ich fürchte, Sie werden mich jetzt immer erschrecken.« Mrs. Clemens sah mich an und schüttelte mitleidvoll den Kopf. »Gute Nacht, Sir«, sagte sie, »Sie konnten nichts dafür, ich weiß es wohl, aber ich wollte, Sie hätten lieber mich erschreckt als Sie.« Sie gingen ein paar Schritte fort. Ich dachte, sie hätten mich verlassen, aber plötzlich stand Anna still und machte sich vom Arme ihrer Freundin los. »Warte einen Augenblick«, sagte sie, »ich muss erst ihr Lebewohl sagen.« Sie kehrte zum Grabe zurück, legte beide Hände zärtlich auf das Kreuz und küsste es. »Jetzt ist mir besser«, seufzte sie, mich ruhig anblickend, »ich vergebe Ihnen.« Dann kehrte sie zu ihrer Freundin zurück und beide verließen nun den Kirchhof. Ich sah sie neben der Kirche stillstehen und mit der Frau des Totengräbers sprechen, die aus ihrer Hütte gekommen war und uns aus der Ferne beobachtet hatte. Dann setzten sie ihren Weg auf dem Pfade, der nach der Heide führte, fort. Ich blickte Anna Catherick nach, bis jede Spur von ihr im Zwielichte dahinschwand. Sah ihr so ängstlich und kummervoll nach, als ob dies das letzte Mal sein sollte, wo ich die Frau in Weiß in dieser öden Welt erblickte. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 15. Januar 2024.